Dialoge, Seite 9. Die Staaten haben zweierlei Feinde, die inneren und die äußeren. Welche Waffen werden sie im Kriege gegen äußere Feinde anwenden? Werden sich die zwei feindlichen Generäle gegenseitig ihre Schlachtpläne bekannt geben, um sich wechselseitig instand zu setzen, sich zu verteidigen? Werden sie sich nächtliche Angriffe, Fallen, Hinterhalte, Kämpfe mit ungleichen Streitkräften verbieten? Nein, doch gewiss nicht. Solche Gegner würden sich lächerlich machen. Und willst du nicht, dass man solche Fallen, Listen und die ganze unvermeidliche Kriegskunst nicht auch gegen die inneren Feinde, gegen die Aufwiegler anwende? Gewiss, man wird dabei mit weniger Härte vorgehen. Aber im Grunde werden die Regeln die gleichen sein. Ist es möglich, mit bloßen Vernunftgründen Volksmassen zu führen, die sich nur von Gefühlen, Leidenschaften und Vorurteilen leiten lassen?